NDR Info. Zeitzeichen. Stichtag heute. 26. Juli 1894. Der Geburtstag des britischen Schriftstellers Aldous Huxley. O schöne neue Welt, die solche Wesen trägt. Wesen, die in Massen produziert werden. Und dies, sagte der Direktor, indem er die Tür aufschließ, ist die Fertilisationsstation. Menschen, die im Jahr 2540 ausschließlich in Flaschen gezeugt werden. Das Prinzip der Massenproduktion übertragen auf die Biologie. Ohne Mutter, ohne Vater, ohne Individualität. Das ist das Grundprinzip der schönen neuen Welt. Kein Krieg, keine Staaten, keine Krankheit und keine Eifersucht. Stattdessen Kollektivität, Identität, Stabilität. Oh, brave new world. Oh, schöne neue Welt. Well, it all began about 30 years ago when I wrote this. Der britische Autor Aldous Huxley, Anfang der 1960er Jahre, über seinen Erfolgsroman Schöne neue Welt. Vor etwa 30 Jahren schrieb ich diese utopische Fantasie. Es war eine Art negativer Utopie. Es war eine Fantasie über eine Gesellschaft, in der jede Anstrengung gemacht worden war, alle menschlichen Unterschiede auszuschalten und das Produkt Mensch zu standardisieren, um schließlich tatsächlich eine Art von wissenschaftlicher Diktatur zu errichten, die auf einem Kastensystem beruhte. Damit sollte eine völlig regulierte und geordnete Gesellschaft entstehen. Also 1931 hat er es geschrieben, innerhalb weniger Monate, 2 Jahre nach dem Börsenkrach. Da ging es also auf der Welt auch ökonomisch drunter und drüber. Und Huxley selbst wurde konfrontiert mit allen möglichen Plänen, wie man also die Wirtschaft und natürlich dann auch die Gesellschaft in England und anderswo retten könnte. Das sagt Professor Dr. Bernfried Nugel, Gründer und ehemaliger Leiter der Huxley-Forschungsstelle an der Uni Münster. In der Sowjetunion gab es die 5-Jahrespläne schon. Mussolini gab es schon. Hitler war also auch schon kurz davor, bei uns zu übernehmen. Brave New World war jetzt also eine Abrechnung mit dem zunehmenden amerikanischen Einfluss. Huxley spürte, dass diese Technik, die Technologie, die von Leuten wie zum Beispiel Ford mit seiner Motor Company ausging, dass die natürlich im großen Stile überall Platz griff. Genormte Männer und Frauen in konstanten Mengen. Aus einer einzigen bukanowskifizierten Eizelle die Belegschaft eines mittelgroßen Werks. Diese Fließbandarbeit, die Ford eingeführt hatte in der Wirtschaft, die könnte man ja eigentlich auch auf die menschliche Entwicklung übertragen. 96 identische Zwillinge bemannen 96 identische Maschinen. Die Stimme bebte förmlich vor Begeisterung. Und schon in den 20er Jahren gab es Leute, die davon geredet haben, man könnte auch Babys aus Flaschen ziehen. Da weiß man doch wirklich, was man hat. Er zitierte den planetarischen Wahlspruch. Kollektivität, Identität, Stabilität. Oh, brave new world. Die Diktatoren der Vergangenheit haben ihren Willen durch Gewalt und durch Gewaltandrohung durchgesetzt. Ihr Hauptmittel, an der Macht zu bleiben, war der Terror. Ich glaube, dass wissenschaftliche Diktaturen sich verschiedener wissenschaftlicher Mittel bedienen werden, durch die man Menschen manipulieren kann. Ein Mittel der Manipulation heißt bei Huxley soziale Prädestination. Der Platz in der Gesellschaft ist vorherbestimmt, und zwar noch vor der Geburt aus der Flasche, vor dem Dekantieren. Wir dekantieren unsere Babys als sozialisierte Wesen, als Alphas oder Epsilons, als künftige Klärwerkskräfte oder künftige Direktoren von Brütern. Wer welche Position im Leben bekommt, entscheidet die Sauerstoffzufuhr in der Brutstation. Je niedriger die Kaste, desto weniger Sauerstoff. Als erstes Organ wurde das Gehirn affiziert, dann der Knochenbau. Bei 70% der normalen Sauerstoffzufuhr kamen Zwerge heraus, bei weniger als 70% augenlose Monster, die uns rein gar nichts nützen. Nützlich soll er sein, der Mensch in der schönen neuen Welt. Wenn er nützlich ist, ist er glücklich. Andere Gefühle entstehen erst gar nicht. Oh, brave new world. Gefühle lauern in der Zeitspanne zwischen Bedürfnis und Befriedigung. Diese Spanne gilt es zu verkürzen, alte, hinderliche Barrieren einzureißen. Sie Glücklichen, sagte der Controller, keine Mühen hat man gescheut, ihnen das Leben emotional leicht zu machen. ihnen Emotionen so weit als möglich überhaupt zu ersparen. Und wem hat der Mensch das zu verdanken? Dem Gott der schönen neuen Welt, dem großen Ford. Also es ist eine höchst funktionalisierte Religion. Sie muss zumindest dazu dienen, dass diese Gesellschaft reibungslos funktioniert. Das sagt Dr. Saskia Wendel, Kölner Professorin für katholische Theologie und Religionsphilosophin. Huxley hat hier nochmal eine Kapitalismuskritik eigentlich formuliert. Also wir bringen euch die schöne neue Welt, wenn das alles so reibungslos funktioniert. Also die Fließbandarbeiter müssen dann funktionieren und dann müssen die aber dankbar sich erweisen dem großen Geldgeber, damit der Profit hinten rauskommt. Das ist natürlich auch eine Form von Pseudoreligion und eine Ersetzung sozusagen von Gott durch den Götzen. Das heißt, es wird eine Gesellschaft entstehen, in der die Bedingungen wirklich unmenschlich sind, in der aber mit den Seelen der Massen so manipuliert wird, dass die Menschen diese Bedingungen nicht nur akzeptieren, sondern sie geradezu lieben. Bedingungen, die sie eigentlich ablehnen und hassen sollten. Aber durch Seelenmanipulation werden sie dazu gebracht, sie zu lieben. So werden in Huxleys Gesellschaft schon Kleinkinder beim Anblick von Blumen und Büchern elektrogeschockt. In der von Matthias Brandt gelesenen und 2013 erschienenen Hörbuchfassung der neuen Übersetzung klingt das so. Die kleinen Körper zuckten und krampften, ihre Glieder ruckten, als würde an unsichtbaren Drähten gezupft. Und nun drehen sie sie noch einmal den Blumen und Büchern zu. Die Pflegerinnen gehorchten. Doch schon beim Anblick der Rosen, schon bei Sichtung der kunterbunten Bilder von Hoppehase und Kikeriki und Muku kauerten sich die Kleinstkinder panisch zusammen. Ein Leben lang werden die Bewohner der schönen neuen Welt geschützt sein vor den Quellen subversiver Gedanken. Stattdessen lauschen sie, Nacht für Nacht, Flüsterstimmen unter ihrem Kopfkissen. Bis schließlich der Kindergeist mit den Einflüsterungen identisch ist. Der Geist, der urteilt und will und entscheidet, gemacht aus diesen Einflüsterungen. Und alle diese Einflüsterungen sind unsere Einflüsterungen. Einflüsterungen des Staats. Subconscious Persuasion. Es gibt sozusagen die unterschwellige Beeinflussung. Einflüsterung, indem man also zum Beispiel während eines Films im Kino Werbung einblendet, die aber so schnell von der Bildfolge ist, dass das normale Gehirn das nicht verarbeiten kann. Aber drolligerweise im Unterbewussten kommt das an. Da hat man also Beweise danach geliefert, die kamen aus dem Film raus und wollten alle irgendwas kaufen. Also ich fand das in dem Buch nochmal ganz interessant, eben Stichwort Fühlkino, also man begibt sich dahin, wenn man irgendwie erschöpft ist und lässt sich eben einlullen mit irgendeinem Schrott. Und gleichzeitig ist es aber ganz wichtig, dass die Sinne dabei angesprochen werden. Und dann ist alles wieder gut. Sie müssen die Metallknäufe an ihren Sessellehnen packen, sonst verpassen sie die Fühleffekte. Also so läuft es schon, wenn wir uns irgendwie abends auf die Couch setzen und uns irgendeinen Schrott im Fernsehen angucken und sagen, wurscht, egal, ja, Hauptsache, ich bin dabei entspannt und vergesse meine Sorgen von diesem Tag. Stereoskopische Lippen fanden einander und wieder prickelten im Alhambra die erogenen Hauptpartien der 6000 Zuschauer vor fast unerträglicher galvanischer Lust. Oh, schöne neue Welt! Ja, man kann eigentlich sagen, dass vieles von dem, was Huxley damals vorausgesehen hat, heute schon eingetroffen ist bzw. eintreffen wird. Aldous Huxley, der kritische Prophet. Und Sie müssen auch wissen, er war ja halbblind, ne? Das Kind, das heute vor 120 Jahren in eine Gelehrtenfamilie geboren und von Büchern und Naturwissenschaft geprägt wird. Der Vater ist Schriftsteller, sein Großvater ein umstrittener Darwinist, seine beiden Brüder werden renommierte Biologen. Bestimmend auch der frühe Tod der Mutter, da ist Aldous erst 14. Der hat dann ein Gedichtband geschrieben, allerdings erst Jahre später, The Defeat of Youth, die Vernichtung der Jugend. Der Autor zieht sich zurück in eine innere Welt. Und er war am Anfang psychisch etwas gestört, in dem Sinne, dass er also sich abkapselte. Er isolierte sich von der Außenwelt. Und das hat er aber mit großer Kraft dann immer versucht zu überwinden und sich gezwungen, in den 30er Jahren auch Vorträge zu halten, was er vorher nie konnte. Und Schreiben hat natürlich die entscheidende Wirkung gehabt, dass er sich, man kann schon was sagen, freigeschrieben hat. Der kritische Beobachter und Skeptiker Huxley veröffentlicht neben vielen Essays ein gutes Dutzend Romane. Sein Lieblingsthema ist die Entmenschlichung der Gesellschaft durch den wissenschaftlichen Fortschritt. Es sieht so aus, als ob jeder Fortschritt in der Technik eine entsprechende Erweiterung der Organisation erfordern würde. Das Resultat dieser Entwicklung ist zunächst einmal, dass die Kontrolle über die Menschen immer mehr und immer vollständiger in die Hände von Big Business und Big Government übergeht. Das heißt, in die Hände der Großindustrie und der Regierungsspitze. Und zweitens wird das Individuum immer mehr seiner unabhängigen Aktivität beraubt und wird immer mehr zu einem Rädchen in einer gewaltigen Maschine der Organisation. Diese Überwachung, die durchs Internet passiert, also das wäre jetzt Wasser auf die Mühlen von Huxley, wenn er von Snowden hören würde. Aber ich bin ganz sicher, dass Huxley sagen würde, das ist kein Verräter, das ist jemand, der die individuelle Freiheit des Menschen aufrechterhalten möchte. Und solche wachen Menschen, die andere informieren, sind auch für Huxley die Wächter der Freiheit. The first thing it seems to me that is absolutely essential is awareness of what is happening. Zunächst einmal will mir scheinen, dass es absolut notwendig ist, uns darüber klar zu sein, was vorgeht. Die Öffentlichkeit muss wissen, was in der Welt passiert. Ich glaube nicht, dass die verschiedenen Massenkommunikationsmittel ausreichend benutzt werden, um uns über diese Dinge zu informieren. Sie sind primär darauf gerichtet, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit abzulenken. Aber was, wenn in der Gesellschaft alle Freiräume dafür verschlossen sind? Dann würde trotzdem eine Sehnsucht existieren, sagt die Kölner Philosophin. Weil ein Bedürfnis nach Freiheit im Menschen angelegt ist, was vielleicht nicht ganz sozusagen zugestellt werden kann. Und selbst bei denen, die dieser schönen neuen Welt erlegen sind, gibt es ja durchaus auch Momente, wo sowas durchbricht. Doch der Protagonist im Roman scheitert. Ein junger Mann aus einem Reservat, in dem natürliche Geburt und Gefühle überlebt haben, er kommt in die schöne neue Welt und verzweifelt am fehlenden Willen der Mitmenschen, sich zu befreien. Auch hier sieht Saskia Wendel Parallelen zu aktuellen Entwicklungen, wie zum Beispiel zum Abhörskandal. Etwa auch diese ganze Diskussion um NSA führt ja dazu, dass wir irgendwie jetzt durchaus wissen, was da zum Teil läuft. Wir wissen auch, dass da bestimmte Firmen auch kooperieren oder kooperiert haben. Und wir benutzen bestimmte Medien trotzdem weiter. Und da wäre für mich auch die Parallele. Also wir werden so in diese digitalisierte Welt, in das Virtuelle hineingezogen und merken irgendwann gar nicht mehr, wann es vielleicht so umschlägt und so zurückschlägt, dass wir selbst nur noch ein Rädchen in dieser ganzen Welt sind und nicht mehr wir über diese digitalen Medien verfügen, sondern umgekehrt die über uns. Oh, brave new world. Oh, schöne neue Welt. Auch in der schönen neuen Welt von Aldous Huxley wird jedes beunruhigende Gefühl betäubt. Mit Mitteln, die unter die Haut gehen. Die Herrscher jener Zukunftswelt verabreichen ihren Untertanen eine Droge, die ich Soma genannt habe. Es ist eine fantastische Droge, denn sie vereint Eigenschaften, die eigentlich unvereinbar miteinander sind. Es war ein Stimulans und gleichzeitig ein Erzeuger von Halluzinationen. Für solche chemischen Methoden interessiert sich Huxley vor allem in der zweiten Hälfte seines Lebens. Der reiselustige Brite, der schließlich nach Kalifornien zieht, experimentiert mit LSD und prägt das Wort psychedelisch. Sein Ziel ist es, herauszufinden, wie Drogen auf das Bewusstsein wirken. Und dann hat er einen sehr guten Freund gefunden, der war Arzt. Und der hat also dann kontrolliert. Er hat eine Versuchsanordnung aufgebaut und dann hat er Schritt für Schritt bestimmte Dinge getestet, Farbempfindungen, Raumempfindungen und so weiter. Das ist alles festgehalten in Huxleys Schrift The Doors of Perception. Und diese Schrift hat ja so einen riesen Eindruck gemacht, also auch auf bestimmte Gruppen, also Popgruppen und so weiter. Man weiß, dass The Doors haben sich danach benannt. Als Huxley schließlich an Kehlkopfkrebs erkrankt, bittet er seine Frau 1963 um eine letzte Dosis LSD. Die Droge begleitet Huxley auf seiner letzten Reise. Oh, brave new world. Welche Welt ihn jenseits der unseren erwartet, davon kann er nicht mehr berichten. Doch den Schlüssel zum menschlichen Miteinander hat er uns hinterlassen. Dr. Bernfried Nugel. Er wurde gefragt, ein Jahr vor seinem Tod zum Beispiel, nach allen Ihren Erfahrungen, nach allem, was Sie so überlegt haben, was Sie erforscht haben, was würden Sie denn der Menschheit raten? Und da hat er gesagt, let's all be a bit kinder to each other. Was kann der Menschheit kaum noch mehr sagen? Im Zeitzeichen erinnerte Ralf Erdenberger an Aldous Huxley, der am 26. Juli 1894 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger. NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.